Erster Gott sprach zu Jeremia, nachdem Nebusaradan ihn in Rama freigelassen hatte, wo er zuvor mit Ketten an die anderen Gefangenen gefesselt war. Zweiter der Anführer der Leibwächter ließ Jeremia zu sich kommen und erklärte ihm, dass Gott dieses Unglück über den Ort gebracht habe. Dritter er sagte, dass Gott seine Drohung wahrgemacht habe, weil das Volk gegen ihn gesündigt und nicht auf seine Befehle gehört habe. Vierter nun befreite er Jeremia von seinen Ketten und bot ihm an, entweder unter seinem Schutz nach Babylon zu kommen oder im Land zu bleiben. Fünfter da Jeremia zögerte, riet er ihm, zu Gedalia zu gehen, den der König von Babylon als Statthalter eingesetzt hatte, und gab ihm Vorräte mit. Sechster Jeremia ging daraufhin nach Mizpa zu Gedalia und blieb bei den Menschen, die nach der Eroberung im Land Juda zurückgeblieben waren. Siebter als die Anführer der Truppen auf dem Feld hörten, dass Gedalia zum Statthalter ernannt worden war, kamen sie mit ihren Leuten zu ihm. Achter zu diesen Anführern gehörten Ismael, Johanan, Seraja und andere Männer, die sich mit ihren Begleitern nach Mizpa zu Gedalia begaben. Neunter Gedalia versprach ihnen feierlich, dass sie keine Angst vor den Babyloniern haben müssten, wenn sie im Land blieben und dem König dienten. Zehnter er erklärte, dass er in Mizpa bleiben würde, um sie gegenüber den Babyloniern zu vertreten, während sie Wein und Öl ernten sollten. Elfter auch die Judäer in den Nachbarländern wie Moab, Ammon und Edom erfuhren, dass ein Rest des Volkes unter Gedalias Leitung in Juda geblieben war. Zwölfter deshalb kehrten alle diese Menschen aus ihren Zufluchtsorten nach Juda zurück und sammelten bei Gedalia in Mizpa eine große Menge an Früchten. 13. Johanan und die anderen Anführer der Truppen, die noch auf dem freien Feld waren, kamen ebenfalls zu Gedalia nach Mizpa. 14. Sie fragten ihn, ob er wisse, dass der König der Ammoniter Ismael geschickt habe, um ihn zu ermorden, aber Gedalia glaubte ihnen nicht. 15. Johanan schlug Gedalia heimlich vor, Ismael zu töten, damit das Volk nicht erneut zerstreut würde, falls der Statthalter sterben sollte. 16. Gedalia antwortete jedoch, dass Johanan dies nicht tun dürfe, weil er Ismael zu Unrecht beschuldige und Unwahrheiten über ihn verbreite.